Telekom Fernsprecher Hermannplatz 8, Höhe Obernstraße bzw. Sonnenallee an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift timmybo.de. Pump erstmal das Mixtape mit Altamente Team, Timmy Bo, Endstation, Helvis, Freshly und Krise. Ja. Ansonsten gehört zu meiner Ausstattung unterhalb des Telefonhörers eine postierte hohes C, roter Multivitaminsaftflasche sowie ein silbernes Damenfahrrad ohne Herstellerbezeichnung, auf dem hinten ein Kindersitz angebracht ist und vorne ein schwarzer Gitterkorb. Und dieses Fahrrad ist hier einfach nur so festgekettet, nirgendwo angeschlossen, was hier etwas gefährlich sein dürfte. Ansonsten, außer einem Schild der Insolvenz- und Schuldnervereinigung e.V. und einem jungen Herrn in einer Lederhose, der hier einen Anhänger auf dem Hermannplatz rangiert, sowie einer links neben dem Fernsprecher im Sand begrabenen Pampers-Windel. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.